Junge. Weiß er denn nun, dass er stirbt? Nein, aber wäre er Zuschauer am Bett wie ich, er müsste es wissen. So zugerichtet. Doch er, den Glaube hat er ja, wie heute fast alle keinen, es sei denn, habe ich bei anderen schon gesehen, dass ihm in letzter Minute Glauben kommt, aus Angst natürlich, wie uns allen. Nicht gesagt, manchmal aus Zuversicht. Noch keinem hat's geholfen, über sich selber zu viel zu erfahren. Wie elend habe ich solche zugrunde gehen sehen. Viele, die gefasst waren, bis ihnen der Arzt sagte, sie sterben inhuman. Auch denen, wie das so albern heißt, die angeblich von Mann zu Mann bitten um diese Wahrheit, darf kein Arzt sie antun. Sie ist die einzige, die keiner aushält, sei es im Bett, sei es in der Todeszelle. Wer so viel sterben sah wie ich, du weißt doch nie, wohin alle sterben. 90. Dennoch wurde mir nur ein übersinnliches Je zur Realität Gedankenübertragung, die wahrhaftig ist eine Realität. Nicht zu leugnen, auch Prophezeiungen erfüllen sich. Absurd ist nur, aus der Erfüllung von Voraussagen den Fehlschluss zu ziehen, eine höhere Macht habe vorausbestimmt. Hätte mir jemand prophezeit, der arme Hartwig werde im Duell erschossen, dann hätte das allein bewiesen, dass es Menschen gibt, die Zukünftiges voraussehen können. Doch wäre das keineswegs der Beweis dafür, dass dieser Tod im Duell von einem Gott gewollt angeordnet worden ist. Könnte man sich das einreden? Wären ja wir Menschen unschuldig, sind wir aber keineswegs. Nicht Gott hat vorausbestimmt, dass Hartwig umkommt, sondern ich in meiner Dummheit habe dieses Ende dem Freund bereitet, weil ich seine Briefe aufbewahrte. Da hilft kein Abschieben meiner Schuld. Gut, dass da Arbeit ist. Schön, beruhigend, dass Fontane, als er schrieb, was er sich als meine Geschichte ausmalte, dass er da auf der letzten Seite seiner Effi alles Nachdenken übers Leben fast lächerlich macht, weil seine Luise Briest es ihrem Mann mit den Worten verwehrt, dazu reicht es bei dir doch nicht. Und der alte Briest oder Fontane, sie sind identisch, stimmt dem ja auch zu und schließt wie immer, ach lass, Luise, das ist ein zu weites Feld. Der Schock, als ich zuerst hörte von diesem Roman, 1895 ist Effi erschienen, da war ich 42. Bei Fontane schon 12 Jahre tot. Meine Erleichterung, dass Fontane nach Mecklenburg-Pommern verlegte, was doch im Rheinland, ja, und auf der Hasenheide sich abgespielt hatte, abgespielt. Was für ein Wort. Mein Zorn dann auch gegen Fontane, weil er nicht riskiert hat, meinen Freund sein zu lassen, wer er war, was er war. Nur in Anführungszeichen ein Bürgerlicher, nur ein Amtsrichter und wusste natürlich, dass Hartwig so ein ganz gewöhnlicher Jurist auch nicht war, sondern ein Pädagoge, so fortschrittlich, dass er Ärgernis genug auslöste. Und das Porträt, das Hartwig von meinem Sohn malte, wie schwer doch Kinderköpfe zu malen sind. Aber ganz ausgezeichnet, dieses Bild. Auch mein Porträt. Hätte nicht die Wahrheit den Roman überzeugender gemacht, dass eben nicht ein erfundener Major und Adliger mein Geliebter war, sondern ein Rebell und ein Künstler, der Antispießer schlechthin. Warum spricht übrigens keiner von Adelsspießern, die noch peinlicher sind als Spießbürger, weil auch von Dünkel noch entstellt? Was niemand genauer wusste als Fontane, da es ja täglich zu spüren bekam im damaligen Berlin. Und der auch nach seinem 75. Geburtstag dichtete, 100 Briefe sind gekommen, ich war vor Freude ganz benommen, doch mit dem Ausruf schloss: Kommen Sie, Kohn. Weil nämlich der gesamte Adel nicht gratuliert hat, obgleich es doch keine Gutsbesitzerfamilie gab. Die Gröben, Bredow, Hardenberg, Schlieben, über alle hab ich geschrieben. Keine, die Fontane in seinen Wanderungen nicht besungen hatte. Nicht eine dankte ihm. Nur die Juden, die Fontane stets kritischer, abfälliger betrachtet hatte, nur die haben gratuliert. Die haben ja auch die Berliner Theater gebaut und dabei viel Geld verloren, sodass Fontane selber noch schrieb: Die Juden finanzieren unsere Kultur und wir Arier den Antisemitismus. Aber warum, wenn er in seinen späten Briefen gegen den Adel ebenso eingenommen war wie früher gegen Juden, warum musste Fontane Effis Geliebten adeln? Warum durfte mein Hartwig nicht Richter bleiben, sondern musste Major werden und von Krampas? So stecken wir alle in Konventionen. Sogar Fontane, wenn nicht aus Feigheit, so weil wir umgebungsblind sind. Gottfried Benn, bevor ihn die Nazis durch Schreibverbot mundtot machten, hat genau dies Fontane angekreidet. Zu gefällig. Gefällig heißt beifällig. Benn beschimpft ihn sogar pläsierlich. Hab's ausgeschnitten aus der Zeitung und in Effi Briest gelegt. Würde Fontane, hätte er 1913 noch erlebt, riskiert haben, die Tragödie der Prinzessin Sachsen-Weimar zu dichten, die sich erschossen hat, weil sie den Juden Bleichröder nicht heiraten durfte, den Sohn von Bismarcks geadeltem Bankier? Warum ist jede Zeit anders, albern? Vor 30 Jahren zwang unsere Gesellschaft so ein Mädchen, sich zu erschießen, weil es einen Juden liebte. Heute kann eine mit einem Juden Verheiratete sich eigentlich nur noch umbringen. Und jeder von uns weiß das und guckt weg, wie ich, und schweigt, wie ich. Ist aber empört, dass die Engländer deutsche Städter mit Phosphor verbrennen, so viele Deutsche sie können. Als Bismarck Schüler war, gab's im Biedermeier Berlin unter dem Einfluss von Nathan dem Weisen eine Menge Ehen zwischen Christen und Jüdinnen. So sagte Bismarck noch eine Generation später, die hervorragende Intelligenz einiger unserer Familien sei offenbar gezüchtet worden, denn da habe ein christlicher Hengst eine jüdische Stute besprungen und er wisse noch nicht, ob er das nicht auch seinen Söhnen empfehle. Diese provokante Äußerung hat Bismarck auch deshalb Spaß gemacht, weil die Generale und Prinzen, die da mit ihm aßen, Bismarck wegen seiner nur bürgerlichen Mutter nicht ganz für voll genommen haben.